Nach einem langen Tag in Monrepus geht es zum Abschied abends zum Italiener. Bei einem Glas Prosecco sollte ein wenig herumfantasieren über das Wesen der Schamanin erlaubt sein. Wenn wir die Macher von Mesolith bitten würden, eine Graphic Novel über das Schicksal unserer Heldin zu zeichnen, wie sollten sie die Schamanin gestalten? Für mich ist die zentrale Frage, konnte sie sich mit ihrer Krankheitsgeschichte selbst versorgen, eröffnet Olaf Joris die Runde. Womöglich musste sie von der Gruppe gepflegt werden. In der Fülle der Beigaben spiegeln sich das Engagement, die Solidarität der Hinterbliebenen wider, deren Mitgefühl und Trauer. Mit der Anomalie der Halswirbel können auch neurologische Auffälligkeiten verbunden sein. Wer weiß, vielleicht konnte sie sich nicht einmal richtig artikulieren. Und dann? Dann fungierte ihr Stammeln vielleicht als eine Art Orakel. Die Menschen pilgerten zu ihr, weil sie glaubten, die Geister sprächen durch sie. Nein, ihr könnt sie doch nicht zu einer leidenden Person machen, winkt Sabine Gauzinski-Windhäuser ab. Als ob starke Frauen in der Vorgeschichte ein Ding der Unmöglichkeit wären. Es spricht so viel Verehrung aus diesem Grab, Bewunderung, Anteilnahme. Seht euch die Beigaben an. Wer hat denn damals eine Schatulle voller Pfeilspitzen aus einem Kranichknochen dabei? Im Mesolithikum ist das total fancy. Also kein stammelndes Wesen? Das mögliche Spektrum, in dem sie zu verorten ist, ist riesig. Das reicht von Feenkönigin bis Waldschrat. Das spielt irgendwo zwischen Auenland und dreimal schwarzer Kater. Geht es etwas konkreter? Ich stelle sie mir als eine exaltierte, kapriziöse Figur vor. Sparkling, funkelnd. So die Archäologieprofessorin. Wie Cate Blanchett als Galadriel. In der Verfilmung von Der Herr der Ringe. Immerhin hat die Elbenkönigin mit der Schamanin einiges gemein. Hoch verehrt, und die Letzten ihrer Art lebten beide in Wäldern, wie es sie danach nie mehr geben sollte, kurz bevor sich die Welt wandelte. Nein, zu unterkühlt. Wie Melisandre, die rote Zauberin aus Game of Thrones? Auf keinen Fall. Wie wäre denn dann? Vielleicht Aslak, die zweite Frau von Ragnar Lothbrok in Vikings? Aber die ist doch blond und blass. Da kommt die Pizza. Wäre dann nicht Leonor Varella, die im Hollywood-Epos Alpha schon in Carol Schauers Outfit der Schamanin auftrat, eine gute Wahl? Vom Typ ja, bloß ist ihr Auftritt sehr düster.